Je näher die Präsidentenwahl rückte, desto mehr schien sie an Bedeutung zu gewinnen. Denn Mir Hossein Mousavi, der von Ex-Präsident Mohammed Khatami unterstützte Herausforderer von Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad, konnte täglich mehr politikmüde Iraner für den Urnengang motivieren. Ja, man bekam den Eindruck einer entscheidenden Lagerwahl. Dabei war trotz der übergroßen Euphorie im Vorfeld des Urnenganges ein wirklicher Wechsel im Land eigentlich nicht zu erwarten. Schließlich ist Mousavi zwar erheblich gemäßigter als der schroffe und ultrakonservative Ahmadinejad, doch auch er ist systemtreu, ein aufrichtiger Verfechter der Islamischen Republik. Nun aber hat die Präsidentenwahl mehr Bedeutung bekommen, als jeder Iraner in seinen kühnsten Hoffnungen erwartet hätte. Denn das umstrittene Wahlergebnis hat die größten Demonstrationen hervorgerufen seit der Islamischen Revolution vor 30 Jahren. Bereits heute ist das Land ein anderes als vor einer Woche, und es dürften noch einige Wandlungen auf uns zukommen. Die entscheidende Frage allerdings ist, wohin die Reise dieses wichtigen Landes geht. Ginge es nach der Mehrheit der großen Demonstrantenschar, ja der gesamten Bevölkerung, so dürfte es zu Neuwahlen kommen, die dann Mousavi gewinnen würde. Allerdings würde dies wohl nicht das Ende des jetzt begonnenen Prozesses sein. Denn wer mit den Menschen auf der Straße gesprochen hat, der weiß, dass ein großer Teil von ihnen Mousavi als politischen Führer in der jetzigen Situation zwar akzeptiert, in ihm letztlich aber nur eine Art Türöffner sieht für einen Weg hin zu politischen Formen, die auf freier Demokratie fußen. Ob Mousavi dies realisiert hat, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sicher aber ist, dass sich die Regierenden im Land und da allen voran der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei darüber im Klaren sein dürften. Denn ihre Macht wird in Bälde vollständig ausgehöhlt sein, wenn sie dem jetzigen Erosionsprozess keinen Einhalt gebieten. Genau das hat der geistliche Führer mit seiner Freitagspredigt getan. Sollte sich nämlich herausstellen, dass das Wahlergebnis wirklich gefälscht ist, so ist Khamenei, der es legitimiert und hochgelobt hat, nicht mehr zu halten. Und mit ihm zusammen der von ihm abhängige Wächterrat sowie Präsident Ahmadinejad. Momentan steht Iran vor zwei Alternativen: einem friedlichen Wandel wie in Ostdeutschland oder einem Blutbad wie auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Noch scheinen beide Wege möglich. Wer allerdings erstens betrachtet, wie erdrückend die Hinweise sind, die auf Wahlfälschung deuten, zweitens gehört hat, wie Khamenei den Demonstranten bei der Freitagspredigt drohte und drittens schaut, wie unbekümmert gleichzeitig Ahmadinejad ist, der muss große Angst um das Land haben. Auch wenn man Iran von Herzen etwas anderes wünscht.